SWR 2 Hörspiel am Bloomsday. James Joyce, Ulysses. Am 16. Juni 1904, also heute vor 108 Jahren, spielt die Handlung des Romans Ulysses von James Joyce. Einer der Helden ist Leopold Bloom und er ist der Namenspatron für den Bloomsday, der von Literaturfreunden in aller Welt alljährlich zu Ehren des Ulysses gefeiert wird. Gefeiert wird und wurde heute in Dublin, Berlin und Baden-Baden, auch an vielen anderen Orten der Welt. In SWR 2 senden wir seit 8 Uhr morgens die 18-teilige Ursendung der Hörspielfassung dieses Klassikers der Weltliteratur. Es folgt nun das 14. Kapitel, genannt Die Rinder des Sonnengottes Helios. Mittlerweile ist es in der Geschichte 22 Uhr. Der umsichtige, aber ruhelose Leopold Bloom hat seine Arbeit als Anzeigenakquisiteur hinter sich. An diesem Tag hatte er noch an einer Beerdigung teilgenommen, entkam knapp einem antisemitischen Mob. Beim Anblick eines jungen verführerischen Mädchens am Strand bei Dublin gab er sich der Selbstbefriedigung hin. Noch immer leidet er an der Vorstellung, dass ihn seine Frau mit dem Konzertmanager Blasis Boylan betrügt. Jetzt möchte er einer lange verschobenen Verpflichtung nachkommen und erkundigt sich nach Mrs. Purefoy. Sie liegt im Dubliner Krankenhaus in der Holly Street Nummer 19 und bringt unter schweren Wehen ein Kind zur Welt. Im Hospital trifft Bloom erneut den jungen Schriftsteller Stephen Dedalus, der ihm trotz seiner Exzentrik sympathisch ist. Stephen erinnert ihn an seinen früh verstorbenen Sohn Rudy. Im Krankenhaus diskutiert Stephen mit Medizinstudenten über Sinn und Unsinn der Empfängnisverhütung und über das Problem unfreiwilliger Vaterschaft. Am Ende ihres blasphemischen und zotenreichen Geredes bricht die Runde auf, um in einem wilden Saufgelage durch die Pubs zu ziehen. Das herausragende Thema dieses Kapitels ist die Liebe. Der eigentliche Held des berühmten 14. Kapitels ist hingegen die Sprache selbst. Sie wird bei Joyce in ihrer geschichtlichen Entwicklung nachgezeichnet und analog gesetzt zur Embryonalentwicklung eines Kindes im Mutterleib. Joyce beginnt im Originaltext mit dem Altenglischen und endet in einem fast expressionistisch anmutenden Slang. Die kongeniale Übertragung von Hans Wollschläger versucht, diese Entwicklung auf die Geschichte der deutschen Sprache zu übertragen. Dieses Kapitel ist ohne Zweifel eines derjenigen, die in der deutschen Übertragung die größten Verständnisschwierigkeiten machen. Hans Wollschläger hat sich bei seiner Übersetzung am Mittelhochdeutschen orientiert. Die nur gut 40-minütige Hörspielfassung dieses Kapitels kürzt den umfangreichen Ausgangstext stark ein. Die Motive und Stillagen werden skizziert und verdichtet. Das akustische Konzept der Hörspielfassung versucht, die Kunstsprache der Vorlage auf musikalischem Wege zugänglich zu machen. Ulysses nach James Joyce, Kapitel 14, Die Rinder des Sonnengottes. Bearbeitung, Musik und Regie Klaus Buhlert. My young love said to me, my mother won't mind, and my father won't slight. Auf der ganzen Welt. Nur desjenigen Menschen Scharfsinn bezüglich aller von mit Weisheit begabten Sterblichen für höchst nützlich zu studieren gehaltenen Gegenstände als sehr wenig durchdringend erachtet, welcher dessen unwissend ist, was die in der Wissenschaft Gelehrtesten und gewiss um dieser hohen Geisteszierde willen der Verehrung würdiger Männer beständig versichern, wenn sie unter allgemeiner Zustimmung behaupten, dass bei Gleichheit aller anderen Umstände in keinem äußeren Glanz die Wohlfahrt einer Nation sich wirksamer ausspreche als in dem Maße, in welchem sie sich die Sorge um jene fruchtbare Vermehrung habe angelegen sein lassen, welcher Fehlen der Anfang aller Übel wäre, welche jedoch, wenn glücklich vorhanden, das sichere Zeichen für der allvermögenden Natur unverderbt wohltätiges Wirken bildet. Last night she came to me, my dead love came in, so softly she stepped that her feet made no din. Schick uns, du Heller, du Lichter, Horhorn, Leben und Leibesfrucht. Schick uns, du Heller, du Lichter, Horhorn, Leben und Leibesfrucht. Schick uns, du Heller, du Lichter, Horhorn, Leben und Leibesfrucht. Hopsa, ein Junge, ein Junge. Hopsa, hopsa, ein Junge, ein Junge. Hopsa, hopsa. Before born, bliss babe had, within womb one he worship. Hopsa, ein Junge, ein Junge, hopsa. Whatever in that one case done, commodiously done was, a couch by midwives attended with wholesome food, reposeful, cleanest swaddles as though forthbringing were now done, and by wise foresight set. The siege young, the siege young. But to this, no less of what drugs there is need and surgical implements which are pertaining to her case, not omitting aspect of all very distracting spectacles in various latitudes by our terrestrial orb, offered together with images, divine and human, the cogitation of which by sejunct females is to tumescence conducive, or eases issue in the high, sunbright, well-built, fair home of mothers, when ostensibly far gone and reproductive, it is come by her thereto to lie in, her term up. Ein Mann also stand, der ein Fahrensmann war's, an des Hustor, da Nacht nieder nu kam. Ein Mann also stand, der ein Fahrensmann war, von Israels Volk. Von Israels Volk. Dieser Mann, was unherd gewandelet. Gewandelet viel und gefahren auf Erden. Rein mit Barmen, was alleine mit den Menschen. Rein mit erbarmen, was alleine mit den Menschen. Es war sin gebrat an dies Hus. Dies Huses Herre genannt wird Ahorn. Sieben Säck Bettestadt. Sieben Säck Bettestadt hält er bereit vor Tragerinne, um das Liegen all dort zu leide und die gebären Kinder gesundig und frisch. Kinder gesundig und frisch als Gott's Engel Marie verheißen. Warterinne zween, du Wandelieren. Warterinne zween, du Wandelieren. Wiese Schwestern auf schlaflos wart. Schmerzen sie smellen, Leide linderend. Schmerzen sie smellen, Leide linderend. In zwölf Manden wohl 300. Treue Tane des Bets sind die beiden. Wahrsam haltend die Wart. Vor Horn. Therefore, every man, look to that last end that is thy death, and the dust that grippeth on every man that is born of woman. For as he came naked forth from his mother's womb, so naked shall he wend him at the last, for to go as he came. Gedenke des Ends, welches da ist. Dein Tod und der Staub, der keins Menschen schonet so geboren ist. Vom Weibe dann, als er nacket kommen ist, von seiner Mutter Leibe also nacket wird er wieder dahin fahren. Der Mann, der kommen war in das Haus, sprach nu mit der Amme und fraget er sie, wie dass es stünd um das Wieb, das im Kindsbett lag, allda, und antwort die Amme ihme und sprach, dass enes Wieb in den Weben läg, volle 3 Tag schon, und dass es wird ein gar schwere Geburt, viel nach nit zu erduren, doch über ein kleines sei ihr Stund jetzend da, und sprach sie noch, dass gar viel Geburt sie hätt eher gesehen von Frauen, doch nie mehr keine so schwer sei gewest als dieser Fraue Geburt. Inne des aber stund die Schwester gut wie der Türsul und fleht sie um Jesu willen unsers allerhöchste Lehen, Herre, das möten doch abelassen von ihrem Sufgelag. Die Wille, ein adelig Frave liege da oben, die sehe gegen ihr Niederkunft und seie ihr Ziet gar nahe. Sir Leopold vernahm hodrobe auf der Galeria ein Lut geschrie. Und er riete wie sich. Welch ein Geschrie, dass es wär. Obe. Kind oder Wiebes. Und ich han Wunder, sprach er. dass es noch nicht kommen ist oder jetzund kommt. Mich dunkt, es davret schier überlang. Mich dunkt es davret schier überlang. Um es kurz zu machen, kaum war nun dieses vorüber, da fragt Master Dixon von der Mary in Eccles mit gutmütig Grinsen Jung Stephen, was denn der Grund gewest, dass er sich nit entschlossen, die Mönchsgelübde zu tun. Und jener gib ihm zu Antwort, Gehorsame sei er gewesen im Mutterleibe, keusch werd er sein im Grab, arm aber sei er ohne freien Willens sein Lebtag lang. Arm aber sei er ohne freien Willens sein Lebtag lang. Hierauf erwiderte Master Lenehan, gar vieles schon hab er vernommen von seinen ruchlosen Taten und hab erzählen hören, dass er die Lilientugend eines gläubigen Mägdleins beschmutzt, welches wär ein Verderbnus von Minderjährigen. Die Lilientugend eines gläubigen Mägdleins beschmutzt. Und sie all stimmten ein und wurden sehr fröhlich und tranken auf seine Vaterschaft. Er aber sagte sehr ernstlich, dass sie irre gingen in ihrem Glavbin, denn er seie der ewige Sohn und jungfräulich gewest allzeit. Und wurden sehr fröhlich und tranken. Darauf erheiterten sie sich gar noch mehr und brachten ihm zur Erinnerung den wunderlichen Hochzeitsritum beim Entkleiden und Entmägden der Bräut, so die Priester auf dem Madagaskar-Eiland üben, allwo die Braut war in Weiß gekleidet und in Safran ihr Bräutigam, aber in Weiß und Kermesrot und Narde brannte und Kerzenwachs und sie auf einem Brautbett lagen und Pfäfflein sangen das Kyrie unterweil ein um das andermal und den Hymnum ut novitur sexus omnis corporis mysterium, bis sie ihr Magtum dort verloren. Zu Bette ging es darin und sollt gespielt werden mit Accompagnato-Harmonie auf denen Virginalen. Ein sehr wundernswert Hochzeitslied. Da gab er ihnen denn ein sehr wundernswert Hochzeitsliedlein zu hören von den zierlichen Poete Master John Fletcher und Master Francis Beaumont, welches da steht in ihrer Mägdlein-Tragedia und ward geschrieben für dergleichen Vereinigung von Liebenden. Zu Bett. Von Liebenden. Zu Bett. Zu Bette ging es darin und sollt gespielt werden mit Accompagnato-Harmonie auf denen Virginalen. Zu Bette ging es darin. Ein herrlich Lind. Ein herrlich Epithalamium von höchst sänftlicher Überredsamkeit für Jungverliebte, welche von den duftenden Leuchten der Braut Nymphen zum vierfüßigen Proszenium sind geleitet worden, der ehelichen Vereinigung. Sehet, die Weisheit hat sich erbaubet ein Haus, des Weite lang feststehend, majestätisch gewölbt, den Kristallpalast des Schöpfers als in alphabetischer Ordnung, einen Penny, dem der das P findet. Ein Hackschlag. Thank you. So fiel auf Donnerstag, 16. Juni, da Patrick Dignam unter Erden kam durch einen Schlagfluss, nach schwerer Dürre, Gott sei Dank Regen. Käm auch ein Bootsmann herein auf dem Wasser, wohl um die 50 Meilen gefahren mit Torf, sagt, die Saat wollt nicht sprießen, die Felder all verdorstet von dunkler Farb und stänken mächtig die Sümpf und Höf auch, kaume zu atmen und die ganzen jungen Trieb rein weg verdorrt ohne Besprengung all die lange Zeit, das erste Mal derart so weit sich ein Mensch könnt besinnen. Die rosigen Knospen sämtlicher braun und verpustelt, und auf den Hängen nichts als wie trocken Langgras und Reisig, wird alsbald in Feuer gehen. Alle Welt sagt, so weit man wies, sei der große Wind vom Endfebruar vorm Jahr, der das Land so jämmerliche verheert, ein Kleins gewesen vor dieser Dürre. Kam aber nach und nach, wie gesagt, diesen Abend nach Sonnenuntergang ein Wind aus West, dick geschwollen Wolken zu sehen, wie die Nacht auswächst, und die Wetterkundigen dazu aufgeschaut und zum ersten ein oftmals Leuchten ringsum. Und als dann schon nach Schlag Zähne ein großer Blitzstreich mit lang Gedunre und inmitten einer Reihe Erschutterungen alles Hals überhaupt nach drinne gestürzt vor dem dampfenden Schauer. Und die Männer einen Schutz gemacht für ihre Strohhüt aus Schnupftuch oder Fazilett, das Weibsvolk mit Röcken hochgerafft gesprungen, so bald der Guss kam. Alle los zu einer Saufpartie! Alle los zu einer Saufpartie! Arm in Arm, hollert die Straße runter, Bonafides! Alle los zu einer Saufpartie! Wo hast du gepennt gestern Nacht? Achtung! Leg mal einen kleinen Zahn vor! Achtung! Für Irland, lieb Vaterland, Donnerschlag nochmal! Zieh mal die Lampe runter! Mistress Purefoy dort auf ihrem Bauch hingenommen und jetzt und auf dem Stuhl die arme Seelzween Tag schon überfällig. Die Hebmütter plagen sich ab und können sie doch nicht entbürden. Es war ihr übel von einem Napf Reisschleim, der ja auch arg trockend wirkt auf das Inner und ihr Atem sehr schwer, viel schwerer als gut und müsst ein Pfundsjunge werden bei den Stößen zu urteilen. Sagen sie aber, geb ihr nun Gott bald, dass sie niederkönnt. Ist ihr neuntes Kleines, was sie auf der Welt bringt, hör ich und zu Marie Verkündigung erst hat sie ihrem Jüngsten die Nägel gebissen, was da grad 12 Monat war und ein Brustkind wie die andern drei, die gestorben sind und steht benebens ihnen mit schöner Hand in der Königsbibel. Ihr Ehegespons runde 50 und Methodiste aber nimmt das Sakrament und sieht man an jedem schönen Sabbat mit paar von seinen Jungs unweit Bullock Harbour, wo er sachte die Angel aufs Wasser tut mit einer gut gebremsten Kurbelroll oder in einem Punt, was er hat nach Schollen fischend und Pollacks und bringt gar manch schönen Fang mit heim, hör ich. Papst Peter, der leidet an Bettpisserei. Denn Mann bleibt Mann. Ahoi! Zieh mal die Läden runter, Schatz. Achtung! Achtung! Für Ihr Land, lieb Vaterland. Die Losung, Holz vor der Tür. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Holz vor der Tür. 5, 7, 9, aus! Denn Mann bleibt Mann. Ahoi! Mitten in die allgemeine leere Heiterkeit der Versammlung tönte eine Glocke, und während alle noch rieten, was wohl die Ursache sein möchte, trat Miss Callan herein, sprach in leisem Tone ein paar Worte zu dem jungen Mr. Dixon und zog sich alsdann mit einer tiefen Verbeugung gegen die Gesellschaft wieder zurück. Dass in dieser Runde liederlicher Menschen so plötzlich, wenn auch nur für einen Augenblick, eine Frau erschien, welcher züchtige Bescheidenheit höchlich zu eigen war, und nicht weniger Strenge denn Schönheit, dämpfte die launigen Wallungen selbst der Ausgelassensten ein wenig, doch als sie ging, war dies ein Zeichen zum Ausbruch einer allgemeinen Zotenreißerei. »Ich werd verrückt«, sagte Costello, ein gemeiner Bursche, welcher berauscht war. »Das ist ja ein toller Happen Kuhfleisch. Ich gehe jede Wette ein, dass sie mit dir rendezvousiert ist, was, du Hund?« »Du steckst wohl mit sämtlichen Weibern hier unter einer Decke, bei Gottes Sprössling!« »Aller Wege ja«, sagte Mr. Lynch. »Das Bettkantensitzen gehört im Marterhospiz zu den beliebtesten Gepflogenheiten. Ich will verdammt sein, aber greift der Dr. O'Gargle da den Nönnchen nicht dauernd unters Kinn? So wahr ich einst selig zu werden hoffe, ich hab's von meiner Kitty, die in den letzten 7 Monaten dort Pflegerin gewesen ist. »Ach Gottchen, Herr Doktor«, schrie das junge Blut in der primelgelben Weste, indem es ein zimperliches Frauenzimmer imitierte und seinen Körper in unanständigen Bewegungen wand. »Da bin ich aber so kitzlich, zum Henker mit dem Kerl, Hilfe, ich zittitititiere ja am ganzen Leibe. Also, Sie sind ja genauso schlimm wie der liebe kleine Pater Katechismus. Das sind Sie!« »Ich will gleich an diesem Portefeu ersticken«, schrie Costello, »wenn sie nicht guter Hoffnung ist. Ich kenne eine Dame, die habe ich bloß anzusehen brauchen, da kriegte sie schon einen dicken Bauch.« Der junge Feldscher jedoch erhob sich und bat die Gesellschaft, sie möge ihm vergeben, wenn er sich jetzt zurückziehe, habe doch die Schwester ihn soeben unterrichtet, dass er auf der Station benötigt werde. Der gnadenreichen Vorsehung habe es gefallen, ein Ende zu setzen dem Leiden jener Dame, die all hier enceinte gelegen, was sie mit lobenswerter Seelenfestigkeit getragen, um nunmehr einem strammen Jungen das Leben zu schenken. »Leopold!« »Welches Alter hat die Seele des Menschen, dass sie die Kraft des Chamäleons besitzt, bei jeder neuen Annäherung ihre Färbung zu wechseln?« »Leopold!« »Heiter zu sein mit den Fröhlichen und traurig mit den Bedrückten.« »Leopold!« »Also ist auch ihr Alter veränderlich, wie ihre Stimmung.« »Leopold!« »Nicht länger mehr ist Leopold, wer dort sitzt, sinnierend, das Futter der Erinnerung wiederkäuend, jener nüchterne Werbeagent und Inhaber eines bescheidenen Päckleins Obligationen.« »Er ist der junge Leopold.« »Er ist der junge Leopold.« »Ein Spiegel in einem Spiegel.« »Wie in retrospektivem Arrangement.« »Hey, presto!« »Hey, presto!« Er betrachtet sich selbst. Jene junge Gestalt von damals erscheint. »Frühreif und männlich.« »Ah, war das ein Tag.« »Frühreif und männlich.« »Wie sie an einem schneidend kalten Morgen von dem alten Haus in der Clanbrassil Street zur Oberschule geht.« »Den Ranzen wie ein Wehrgehenk über der Schulter.« »Und darin einen ordentlichen Kanten Weizenbrot.« »Einer Mutter Gedanke.« »Oder es ist die nämliche Gestalt, ein Jahr vielleicht später.« Auf dem Kopf den ersten steifen Hut. Den ersten steifen Hut. Bereits auf der Straße unterwegs. Ein voll flügger Reisender für das Familiengeschäft. Ah, war das ein Tag. Ausgestattet mit einem Auftragsbuch, einem parfümierten Taschentuch, seinem Koffer mit glitzerndem Flitterkram. Ein Ding nun, ach, der Vergangenheit. Und einem Köcher voll willfährigen Lächelns für diese oder jene halb gewonnene Hausfrau. Hey, presto! Hey, presto! Oder für eine knospende Jungfrau, die scheu seine einstudierten Handküsse zur Kenntnis nahm. Aber das Herz, sagen Sie doch. Sagen Sie doch. Aber mehr noch die dunklen Augen und öligen Manieren brachten, ging der Tag zur Rüste, so manch einen Auftrag heim. Dem Haupt des Geschäfts, das nach nämlichen Mühen mit Jakobs Pfeife am väterlichen Herdfeuer saß, darauf, das könnt ihr gewiss sein, ein Nudelgericht brodelte und durch eine runde Hornbrille irgendeine Zeitung Europens vom Monat vorher las. Doch hey, presto. Hey, presto, der Spiegel trübt sich. Der Spiegel trübt sich? Der junge fahrende Ritter tritt zurück. Leopold? Leopold! Leopold! Und der junge fahrende Ritter tritt zurück, schrumpft zu einem winzigen Fleck im Nebel. Nun ist er selbst in väterlichen Jahren. Und die da um ihn herum könnten seine Söhne sein. Wer kann das sagen? Wer kann das sagen? Die Stimmen mischen sich und verschmelzen in getrübtem Schweigen. Schweigen, das die Unendlichkeit des Raumes ist. Und geschwind, schweigend, wird die Seele davongetragen. Hin über die Regionen von Zyklen, von Zyklen, von Generationen, die einmal gelebt haben. Eine Region, da ewig graues Zwielicht herniedersinkt, nimmer hinabfällt auf weite, salbeigrüne Weidefelder, seine Dämmerung ausgießend, ausstreuend einen immerwährenden Sternentau. Sie folgt ihrer Mutter mit linkischen Schritten, eine Stute, die ihr Füllen führt. Zwielichtphantome sind sie geformt, jedoch zu prophetischer Anmut. Schlanke, wohlgestaltete Hanken, ein geschmeidiger, sehniger Hals, der demütig furchtsame Schädel. Sie schwinden, traurige Phantome. Alles ist vorbei. Agendat ist ein wüstes Land, Heimstatt der Schleiereule und der schwachsichtigen Upupa. Netaim, das Goldene, ist nicht mehr. Und auf der Hochstraße der Wolken kommen sie, donnermurrend der Rebellion, die Geister der Tiere. Horch, Parallax jagt sie und treibt sie an, er, dessen stechende Augenblitze gleich wie Skorpione sind. Elk und Jack, die Stiere von Bashan und Babylon, Mammut und Mastodon, herdenweiß nahen sie der versunkenen See. Lacus Mortis. Und das Pferdeomen wächst wieder auf, vergrößert in den verlassenen Himmeln. Ja, zu des Himmels Größe selbst, bis es wüst, riesig funkelt über dem Hause der Virgo. Und siehe, Wunder der Metempsychose, sie ist es, die ewig währende Braut, Vorbotin des Morgensterns, die Braut, die ewige Jungfrau, sie ist es, Martha, du verlorene Millicent, die junge, die teure, die strahlende. Wie heiter erhebt sie sich nun, eine Königin unter den Plejaden, in der vorletzten Stunde Vortag, Sandalen aus hellem Gold an den Füßen. ums Haupt einen Schleier aus, wie nennt man das doch, Altweibersommer. Es flutet, es fließt um ihr sterngeborenes Fleisch und weich verströmtes Smaragd, Saphir, Malve und Heliotrop, getragen von Strömen kalten interstellaren Winds, sich windend, sich schlängelnd, glatt vom Schwindel gepackt, verschlungen in den Himmeln, eine geheimnisvolle Schrift, bis es nach einer Myriade von Symbolmetamorphosen erglüht. Alpha, ein Rubinen- und dreieckig Zeichen auf der Stirn des Taurus. In einer öffentlichen Kontroverse mit Mr. L. Bloom, Annoncenakquisiteur, die kürzlich in der Besuchshalle des National Maternity Hospital, 29 bis 31 Hollis Street, stattfand, dessen fähiger und beliebter Direktor wie allbekannt Dr. A. Horn ist, Lizentiat in Geburtshilfe, former Knight of the Queen's College of Physicians, hat er nach dem Bericht von Augenzeugen geäußert, wenn eine Frau die Katze einmal in den Sack gelassen habe, vermutlich eine ästhetische Anspielung auf einen der kompliziertesten und wunderbarsten aller Naturvorgänge, den Akt der geschlechtlichen Vereinigung, so müsse sie dieselbe auch wieder herauslassen, beziehungsweise ihr das Leben geben, wie er es formulierte, um ihr eigenes zu retten. Auf Gefahr ihres eigenen hin, lautete die eindrucksvolle Entgegnung seines Gesprächspartners, die umso durchschlagender wirkte, als sie in bescheidenem und maßvollem Tone vorgebracht wurde. Mittlerweile hatten Geschicklichkeit und Geduld des Arztes ein glückliches Akkouchement zustande gebracht. Es war eine schwere, schwere Geduldsprobe gewesen, für die Patientin wie auch für den Doktor. Alles, was chirurgisches Geschick tun konnte, war getan und die brave Frau hatte wacker mitgeholfen. Ja, das hatte sie. Sie hatte den guten Kampf gekämpft und nun war sie sehr, sehr glücklich. Auch die schon Dahingeschiedenen, die vor uns Dahingegangenen, sind glücklich, wie sie nun herniederblicken und lächelnd die rührende Szene betrachten. Ach, schaut nur ehrfürchtig her, wie sie dort liegt, mit dem Mutterlicht in ihren Augen. Jenem verlangenden Hunger nach Babyfingern, ein niedlicher Anblick ist's fürwahr. In der ersten Blüte ihrer neuen Mutterschaft, ein stilles Dankgebet atmend, hinauf zu einem, der über uns wohnt, zum himmlischen Bräutigam. Und wie ihre liebenden Augen nun ihr Kindlein sehen, da wünscht sie sich nur noch eine Gnade mehr. Ihren lieben Dodie bei sich zu haben, dass er ihre Freude teile. In seine Arme zu legen, das kleine Dingelchen, das Gott von Erde genommen, die Frucht der Umarmungen, die sie getreulich nach dem Gesetz vollbracht. Zu Burke hinaus stürzt unser Herr Stephen mit einem Schrei und Kreti und Pleti hinter ihm her, der ganze Verein. Draufgänger, Maulaffen, Wett, Schwindler, Pillen, Dr. Blom, der Pünktliche, ihnen auf den Fersen unter allgemeinem Gegrapsche nach, Kopfbedeckung, Eschenstöcken, Degen, Panama, Hüten und Degenscheiden, Zermatt, Alpenstöcken und was nicht, sonst noch allem. Ein dedalisches Labyrinth ausgelassener Jugendedel, ein jeglicher der Studenten dort, Schwester Callan, bestürzt in der Halle, kann sie nicht halten, so wenig wie der lächelnde Arzt, der mit der Nachricht vom Abschluss der Plazentation die Treppe herunterkommt, ein volles Pfund, kein Milligramm weniger, sie drängen ihn, die Tür ist sie offen, ha, lärmend sind sie draußen sausen, los zu einem Minutenrennen. Alle nehmen wacker die Beine in die Hand. Burke an der Danzel und Hollis ihr nächstes Ziel. Alle los zu einer Saufparty! Alle los zu einer Saufparty! Alle los zu einer Saufparty! Arm in Arm, holla die Straße runter, Bonafides! Alle los zu einer Saufparty! Wow. Hast du gepennt gestern Nacht? Achtung! Leg mal einen kleinen Zahn vor. Achtung! Für Irland, lieb Vaterland, Donnerschlag nochmal. Zieh mal die Hände runter. Achtung! Achtung! Abbruch! Holz vor der Tür, Holz vor der Tür, Holz vor der Tür, ja, so geht's uns. Holz vor der Tür, Holz vor der Tür. Hier, hier, erste hier. Wer schmeißt die erste hier? Frage, wer schmeißt die erste hier? Hier, hier, erste hier. Wer schmeißt die erste hier? Holz hier, vor der Tür, hier, die erste Holz hier. Vor der Tür, Holz vor der Tür, ja, hier, hier. Erste hier. Wer schmeißt die erste hier? Hier? So geht's uns. Holz vor der Tür. Holz vor der Tür. Hier? Holz hier? Vor der erste Tür. Hier. Wer schmeißt die erste hier? Frage. Wer schmeißt die erste hier? Hier? Holz vor hier? Der Tür. Erste hier. Wer schmeißt die erste hier? Hier? Hier? Die erste hier. Alles umsteigen nach Hurenhausen. Wir zwei beiden, sagte sie, besuchen jetzt die Puff-Marie. Wir sind nicht besoffen, nee. Derart besoffen sind wir nicht, nee. Wir sind nicht besoffen, nee. Derart besoffen sind wir nicht. Tempo, wenn sie fallen, stehen sie mal ruhig wieder auf. 5, 7, 9, aus. Ja, aber jetzt ehrlich mit euch. Das schreibt euch mal hinter die Ohren und das Ganze hier. Das Ganze ist ein duftes Geschäft, was er euch vorschlägt. Das ist überhaupt eine Wucht. Das könnt ihr euch mal merken. Los, ruft mal Heilkönig Jesus. Wir sind nicht besoffen, nee. Derart besoffen sind wir nicht. Wir sind nicht... Halt! Der liebe Gott ist kein Possenreißer in einem billigen Tingeltangelbums. Der meint's ehrlich mit euch, das schreibt euch mal hinter die Ohren. Und das Ganze ist ein duftes Geschäft, was er euch vorschlägt. Er ist überhaupt eine Wucht. Das könnt ihr euch mal merken. Los, ruft mal Heil König Jesus, ihr werdet verdammt früh aufstehen müssen, ihr Sünder da, wenn ihr den allmächtigen Gott übers Ohr hauen wollt. Tatü, keine halben Sachen, er hat einen Hustensaft mit Punsch drin für dich, mein Freund, in seiner Gesäßtasche. Probier doch mal. Ulysses, Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von James Joyce, aus dem Englischen von Hans Wollschläger, Teil 14, Die Rinder des Sonnengottes. Es wirkten mit als Erzähler Jürgen Holz, Werner Wölbern und Corinna Harfuch. Englischer Erzähler und englischer Gesang Graham Valentine. Als Chorus Margit Bendukat und Corinna Harfuch, die auch in der Funktion des Jargons der Straße gemeinsam mit Milan Peschel, Wolfram Koch und Michael Lucke zu hören sind. Sowie Dietmar Beer als Leopold Blum. Bearbeitung, Musik und Regie Klaus Buhlert. Produktion Südwestrundfunk und Deutschlandfunk 2012. Dramaturgie Manfred Hess.